Bald brennt dein Fleisch und kocht dein Blut in der heißen Höllenglut. Pein und Qualen enden nie, sie werden ewig. Lasset alle Hoffnung fahren, ihr seid verloren. Wer kann euch bewahren vor den höllischen Scharen und dem Feuer? Vor dem Feuer. Ist sündenfrei. Kennt ihr nicht alle Neid und auch Völlerei? Was ihr verbergt, kommt dennoch ans Licht. Denn bald steht ihr vom jüngsten Gericht. Ihr seid Sünder, ihr seid alle Sünder und ihr endet in der höllischen Qual. Fleisch wird schwarz gefärbt, wenn ihr dann im Feuer sterbt. Aber nein, ihr sterbt ja nie, ihr lebt ewig. Es gibt keinen Ausweg dort. Ihr seid gebannt und könnt niemals fort von dem höllischen Ort und dem